Zum wenigsten kann gar wohl sein, dass deine Freigebigkeit, mein liebes Brüderchen, schuld ist, dass ich nicht besser spielen lernen. Wir kommen ab vom Spiele. Mach ein Ende. So bleibt es. Nun dann. Schach und Doppelschach. Nun freilich, dieses Abschach habe ich nicht gesehen, dass meine Königin zugleich mit niederwirft. War dem noch abzuhelfen? Lass sehen. Nein, nein, nimm nur die Königin. Ich war mit diesem Steine nie recht glücklich. Bloß mit dem Steine? Fort damit, das tut mir nichts, denn so ist alles wiederum gestützt. Wie höflich man mit Königinnen verfahren müsse, hat mein Bruder mich zu wohl gelehrt. Nimm oder nimm sie nicht. Ich habe keine mehr. Wozu sie nehmen? Schach. Schach. Nur weiter. Schach? Und Schach? Und Schach. Und Matt. Nicht ganz. Du ziehst den Springer noch dazwischen. Oder was du machen willst. Gleich viel. Ganz recht. Du hast gewonnen. Und Al-Hafi zahlt. Man lass ihn rufen. Gleich. Du hattest, Sita, nicht so unrecht. Ich war nicht so ganz beim Spiele, war zerstreut. Und dann, wer gibt uns denn die glatten Steine beständig, die an nichts erinnern, nichts bezeichnen? Hab ich mit dem Iman denn gespielt? Doch was, Verlust will Vorwand. Nicht die ungeformten Steine, Sita, sind's, die mich verlieren machten, deine Kunst. Dein ruhiger und schneller Blick. Auch so willst du den Stachel des Verlusts nur stumpfen. Genug. Du warst zerstreut. Und mehr als ich. Als du? Was hätte dich zerstreut? Deine Zerstreuung freilich nicht.